vergeht. Und der erste Stern noch blass am Himmel steht. Dann komm ich heim zu dir, mein Schatz, bei dir da ist mein schönster Platz. Und nimm dich in den Arm und sag zu dir: Rot, rot, rot, rot sind die Rosen, Rosen geschenkt aus meinem Herzen. Ich bin sie gern. Lebenslänglich aus.